im Zusammenhang damit, dass die USA und ihre Anhänger den Testschuss der strategischen ballistischen Bodenmittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusung 2 problematisieren, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK am 15. Februar die Fragen eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Am 13. Februar veröffentlichte der UNO-Sicherheitsrat unter dem Kommando der USA eine offizielle Mitteilung, in der der von der TVRK vorgenommene Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukusung 2 als Verstoß gegen seine Resolution bezeichnet und seine zusätzliche wichtige Maßnahme erwähnt wurde. Der Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete der TVRK ist ein Kettenglied vom normalen Prozess für die Durchsetzung des staatlichen Kurses auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte. Die USA führen unter dem Deckmantel der jährlichen Übungen für Verteidigung jedes Jahr mehrmals die groß angelegten gemeinsamen Militärübungen, die Atomkriegsübungen gegen die TVRK durch. Am 8. Februar führten sie einen Testschuss ihrer interkontinentalen ballistischen Rakete durch, was es zum Ziel haben sollte, die möglichen bewaffneten Provokationen Nordkoreas zu sperren. Auch mehrere Länder, einschließlich der Nachbarländer der TVRK, starten hintereinander verschiedene Raketen wie die interkontinentale ballistische Rakete. Doch der UNO-Sicherheitsrat bezeichnet nur die auf die Selbstverteidigung gerichteten Teste der TVRK als widerrechtlich und sagt kein einziges Wort über die Teste der USA und anderer Länder, was ein extremes Doppelkriterium darstellt. Der UNO-Sicherheitsrat hat schon längst kein Recht dazu, die gerechten Selbstschutzmaßnahmen der TVRK zu problematisieren. Die TVRK hat bereits das UNO-Sekretariat dazu aufgefordert, ein internationales Forum zu bilden, das vor der Öffentlichkeit die juristische Grundlage der vom UNO-Sicherheitsrat zwangsweise verabschiedeten Sanktionsresolutionen gegen die TVRK besprechen soll. Der UNO-Sicherheitsrat soll die strategische Stellung der TVRK, die in die vorderste Reihe der Atommächte gerückt ist, richtig einsehen und genau begreifen, dass die Selbstschutzmaßnahmen der TVRK als mächtige Abschreckungskraft gegen die Atomkriegskatastrophe auf der koreanischen Halbinsel und in der Region gelten.